Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 783, der China Smartphone Luxus. Ja, bevor wir zu dem kommen, haben wir zuerst natürlich, ja, wie könnte es anders sein, Samsung. Ja, bei Samsung ging es wieder ab. Diese Woche einige Neuvorstellungen, natürlich unter anderem auch die Samsung Galaxy Watch 8 Serie. Ja, also schon wieder eine neue Generation von Samsung Smartwatches. Und was viele überrascht hat, ist der Preis. Die sind doch recht gesalzen, muss man ganz klar sagen. Wobei man es natürlich auch anders auslegen kann, wenn eben das Topmodell, die Galaxy Watch Ultra, $649 kostet. Ja. Leider habe ich noch keine Europreise vorliegen hier. Dann ist es natürlich, sage ich mal, auch ein bisschen günstiger als die Konkurrenz. Ja. Dennoch haben schon gleich einige darauf reagiert, von verschiedenen News-Outlets, die dann durchaus, verständlicherweise gesagt haben, dass die Galaxy Watch 7 beispielsweise eben so gut wie nichts vermisst von dieser Watch 8-Reihe und aber deutlich günstiger ist. Also könnte man sicherlich auch sagen, ja, also wenn man an sowas interessiert ist, einfach mal die Galaxy 7er-Reihe angucken. Das gilt auch für die Galaxy Watch Ultra. Bei der Galaxy Watch Ultra 8 ist man übrigens auch bei dem Design geblieben. Ja, die Quadratur des Kreises werde ich nie kapieren, was da gemacht wurde. Aber auch die anderen sehen jetzt so ähnlich aus. Ja, das heißt hier mit einem, eine ganz eckigen, aber ja, viereckig abgerundeten Gehäuse mit einer runden Uhr in quasi drauf gepappt, so sieht es aus. Das Design ist sicherlich okay vom Standpunkt her, also rein optisch gesehen. Ja, funktionell ist es nicht. Man hat quasi eine große Uhr mit nicht so großem runden Display. Hätte man stattdessen eben ein quadratisches Display genommen, wie beispielsweise bei der Apple Watch, wäre mehr auf das Display gekommen. Das heißt, man hätte mehr anzeigen können und das, finde ich, ist besonders wichtig bei einer Smartwatch. Okay, so kann man das eben jetzt auch machen, aber so richtig begeistert bin ich davon eben nicht. Nicht, dass das die Uhr überhaupt in Frage käme. Also wenn, ihr wisst ja, technikmäßig, ne, die Ultra-Version ganz klar. Allerdings der Preis ist mir zu hoch. Ich habe ja schon gesagt, also so arg ist es jetzt noch nicht, dass ich eine Uhr für 600 € anziehe, ja, die ich, oder 649 sogar, die ich dann möglicherweise innerhalb kürzerer Zeit geschrottet habe, zumindest was die Optik anbetrifft, weil die eben im harten Einsatz ist und das sehe ich eben so nicht ein. Aber mal davon abgesehen, haben diese Uhren auch die entsprechenden positiven Funktionen, wie zum Beispiel ein ECG, also ein Elektrokardiogramm, ne, um das Ganze eben auch vernünftig die Pulsmessung zu machen. Das finde ich sehr gut, eine AFIB-Erkennung. Also das Ganze, was man eben bei den ganz günstigen eben vermisst. Ja, Einstiegspreis ist übrigens $360 für die kleine 40mm Variante, $400 für die 44mm Variante und Bluetooth. Also ich kann dagegen nichts sagen. Das ist leider ein Preis, der jetzt nicht extrem ungewöhnlich ist. Ich würde so viel für eine Uhr eben nicht ausgeben, das steht fest. Jedenfalls nicht für so eine Uhr, sage ich mal, die eben funktionell sein soll, aber nicht unbedingt jetzt protzig. Und protzige Uhren hole ich mir nicht, weil ich eben nicht protzig sein will. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich hole mir keine Uhr zum Preis von einer Ultraluxusuhr, die dann eben keine Ultraluxusuhr ist, sondern eben nur eine funktionelle Uhr sein soll. Und von daher passt da natürlich einiges nicht zusammen. Dennoch ist es sicherlich eine der besten Android-Smartwatches, die es gibt. Und von daher muss man das einfach so stehen lassen. Und es zeigt ja auch der Markt, also Samsung ist mit seiner Galaxy Watch-Reihe sehr, sehr, sehr erfolgreich. Von daher muss ich sagen, haben die wohl auch einiges richtig gemacht. Ja, von Samsung gibt es noch weitere News. Und zwar, es gibt so einen Autodex-Modus, oder das ist jetzt geleakt worden zumindest, für Android Auto. Ja, das ist sehr interessant. Überhaupt finde ich die Idee von diesem Deck-System oder auch was eben bei Android 16 eben der Desktop-Modus dann ist, es ist sehr spannend. Das habe ich schon jetzt in den letzten Folgen mehrfach erwähnt, denn eine Doppelnutzung von Smartphone finde ich immer sehr interessant, aber trotzdem bei allem hängt eben noch die praktische Nutzung dann hinten dran, ja, muss man ganz klar sagen, weil eben die Firmen hier nicht all in gehen. Ja, da muss eine komplette Desktop-Unterstützung geben. Aber alle sind irgendwie so ein bisschen zurückhaltend, vorsichtig, nur als Zusatzfunktion und hin und her, ich weiß gar nicht, was das soll. Allerdings mit dem Autodex, da frage ich mich natürlich auch, was will man damit denn jetzt tun? Ja, also sprich, das hier ist mehr eine Alternative zu Android Auto als jetzt ein Desktop-Modus auf dem Bildschirm vom Auto. Ja. Durch diesen Autodex haben eben die Firmen die Möglichkeit, Systeme oder Apps entsprechend Autohersteller eben ihre ganze Software drauf zu portieren, damit eben ein System entsteht, was interessant ist. Wenn ihr euch nämlich mal heutzutage die modernen Systeme, die meistens aus China kommen, auch anguckt, dann seht ihr, dass das quasi schon ein Desktop-Screen ist sozusagen. Ja, man hat eine Leiste unten, man hat oben die Uhrzeit. Im Prinzip ist es ein Desktop-Modus. Und von daher, wenn das Samsung eben den Entwicklern so zur Verfügung stellt, hier habt ihr Desktop-Modus, jetzt könnt ihr daraus eine Oberfläche für euer Auto machen, dann ist das natürlich schon eine interessante Sache für viele Autohersteller, denke ich mal. Ja. Ob da Hersteller drauf anspringen, das ist mehr so die Frage, wer hat nicht schon mit einer anderen Firma irgendwie eine Kooperation gemacht, ja, oder wer hat nicht sein eigenes Modell schon entwickelt, zum Beispiel jetzt die XPeng Fahrzeuge, die werden sicherlich jetzt nicht unbedingt umsteigen auf Samsung Auto oder Autodex, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, weil die ihr eigenes sehr, sehr gutes und beliebtes System entwickelt haben. Die haben auch sehr viel, sogar von deutschen Autotestern, sehr viel Lob dafür bekommen. Das heißt schon mal was. Dann muss man auch die geografischen Gegebenheiten sehen. Also Samsung ist ja in Korea. Also kämen natürlich zuerst mal die koreanischen Fahrzeuge da mit ins Gespräch, aber auch die haben natürlich bereits jetzt schon relativ gute Systeme entwickelt, wo dann natürlich die Frage stellt, brauchen die das unbedingt, können die da was wirklich nutzen, verbessern durch Samsung Autodex, das wird sich dann eben zeigen. Aber interessante Geschichte bleibt es trotzdem. Also wenn man so will, ist das ein Desktop-Modus, den ihr später dann als Desktop-Modus im Android Auto gar nicht mehr erkennen könnt, weil eben die Firmen dann entsprechend ihre Oberflächen da anpassen, da drauf machen. Und was das jetzt für Vorteile oder Nachteile hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was wohl nur die Autohersteller dann erörtern können, ob die das mit ihren Systemen hier dann besser oder eben auch schlechter, aufwendiger steuern können. Die europäischen Vorbestellkanäle für das Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 und Z Flip 7 FE sind jetzt offiziell verfügbar, auch für die Galaxy Watch, wobei da habe ich ja eben schon gesagt, also die Galaxy Watch, ich habe hier jetzt nochmal hier, ich weiß nicht, ob die Preise jetzt gerade aktuell sind, aber hier steht, dass bei Amazon DE die Samsung Galaxy Watch Ultra, die neue, eben 700 Euro kostet, aber es gäbe wohl ein Cashback mit bis zu 150 Euro. Ja, müssen wir mal gucken, was das bedeutet. Und die Galaxy Watch 8 normal fängt bei 380 Euro an. Auch hier soll es 150 Euro Cashback geben. Ja, okay. Das könnte sich unter Umständen dann durchaus lohnen. So, aber jetzt zurück zu den Galaxy Fold- und Flip-Geräten. Das Z Fold 7 mit Ausstattung 12 GB Hauptspeicher und 512 GB Storage, was also wirklich mau ist. Das muss ich sagen. 12 GB Hauptspeicher für dieses Gerät finde ich absolut lächerlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. 16 GB sollte das schon sein im Jahr 2025 bei so einem Top-Gerät. Denn dieses Gerät kostet 2085 Euro. Oh, weia. Da wird wirklich, da bleibt einem wirklich Spucke weg. Ich weiß es nicht, was das noch soll. Also ich habe übrigens auch eine Version gesehen mit 1 Terabyte und da ist dann 16 GB Speicher vorhanden. Den gibt es allerdings bisher offenbar nur auf Amazon UK. Für also Europreise habe ich da nicht. Das kostet 1.899 Pfund. Auch hier stellt sich natürlich die Frage, wieso ist hier in Europa die 1 Terabyte 16 GB Version nicht vorhanden? In United Kingdom schon. Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber okay, wir kriegen vielleicht die Quittung, weil wir immer so technik-lethargisch waren. Also nicht alle, ich ja nicht. Ne? Aber so, oh, das braucht man ja nicht. Okay, dann kriegt ihr es auch nicht. So, jetzt kriegen wir den Müll. Ja, die kleineren Konfigurationen kriegen wir, die Top-Konfigurationen nicht. Ja, keine Ahnung. Ich bin da immer sehr emotional, wenn es darum geht. Aber ja, also mit 12 GB RAM würde ich mir so ein Gerät niemals kaufen. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Ein Gerät für so viel Geld, für 2099 Euro und dann noch nicht mal 16 GB RAM. Das finde ich absolut daneben. Das kann es wirklich nicht sein. Anders die Galaxy Z Flip Reihe, da gibt es ja das Galaxy Z Flip 7, das neue. Und das kommt preislich auf 1.185 Euro. Und das ist ja so ein, also Flip, ne? Das heißt, ihr könnt so in der Mitte zusammenklappen. Ja, ist sicherlich in Ordnung. Auch das kommt nur mit 12 GB Hauptspeicher und 512 GB Storage. Aber merkt ihr den Unterschied? Das andere kostet 2099, das kostet 1185. Also hier kann man es gerade noch vielleicht, ja, davon absehen. Wobei auch hier sage ich nein. Also ich würde mir jetzt kein 12 GB Gerät mehr holen, wenn ich vorhabe, das Teil länger als ein oder zwei Jahre zu nutzen. Und das mache ich ja grundsätzlich. Oder habe ich zumindest immer vor. Scheitert meistens, weil dann eben das Gerät bereits nach kürzerer Zeit schon nicht mehr die Leistung bringt für moderne Apps, für moderne Anwendungen eben, die man gerne hätte. Und man merkt dann, wo dann eben die Probleme liegen. Aber trotzdem, so ist das. Übrigens, das Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, das ist naja, sagen wir mal 200 Euro günstiger, das kostet 985, ja, also auf, ich sage jetzt immer, Amazon-Preis ist egal, ja, also das kostet 200 Euro weniger, hat aber nur 8 GB RAM, 256 GB Storage. Leute, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, also wir haben das Jahr 2025, ja, 8 GB Hauptspeicher, für ein Gerät, das fast 1.000 Euro kostet, Samsung wird es nicht mehr auf die Reihe bekommen, glaube ich. Samsung geht einen Weg, der ist wirklich traurig und das macht für mich diese Geräte ganz klar nicht mehr zu Flaggschiff-Geräten. Das sind keine Flagships mehr. Sorry, es tut mir leid, das ist es nicht mehr. Die Diskussion werden wir heute bestimmt nochmal haben mit Flagships, ne? Kommt noch was anderes, aber das hier ist kein Top-of-the-Line, das ist kein Top-Notch-Handy. Sorry. Da muss man dann schon zu anderen Handys gehen. Meistens sind es eben die chinesischen Luxus-Handys, die es da gibt. Und die sind auch nicht teurer als die, sind teilweise sogar noch günstiger. Aber naja, da kommen wir auch nochmal später dazu. Mittlerweile sind die auch schon vom Preis her Luxus, das muss man deutlich sagen. Aber dann wenigstens mit einer Ausstattung, die auch was zu sagen hat. Und nicht mit solchen, wie soll ich das ausdrücken, Spar-Handys, ja, möglichst wenig Speicher, möglichst wenig RAM und ja, noch kleinerer Akku und, ja, danke, könnt ihr selbst nehmen, also ich hätte an sowas kein Interesse, sorry. Dafür dann noch einen Haufen Kohle hindrücken, niemals. Galaxy Pixel 10, das wäre vielleicht interessant, ja. Wir haben ja schon einiges an Gerüchten gehört, wie schnell wird der Prozessor sein und so. Und da gibt es immer wieder Gerüchte, ja, im Bereich von Snapdragon 8 Elite heißt immer wieder, ne? Das, ich weiß nicht, ich will es ja auch glauben immer. Ich will es ja auch glauben, dass Google jetzt mal ein Gerät rausbringt, wo wirklich performant ist, ja, und mit den Top-Notch-Geräten mithalten kann. Aber es ist immer irgendetwas, was das verhindert. Jetzt haben die in ihren Geräten mal 16 GB RAM drin, beim Pixel 9 Pro und auch beim Pixel 10, ja. Und da muss ich gerade sagen, ja, also was soll das, ja? Dass dann eben der Prozessor so hinterherhinkt, ja. Also um ein Handy gleich mal abzuhaken, Google Pixel 10 Pro Fold, da sind jetzt bei Geekbench erste Tests erschienen, ja, Geekbench. Und die sind also, naja, sag ich mal, eben nicht so das, was die Gerüchte eben erwartet haben. Vielleicht wird da noch was optimiert, aber die Werte sind weit unter den Snapdragon 8 Elite Powered Geräten, zum Beispiel eben hier Multicore Score 6173. Auch hier erzählt, es ist ein neues Gerät. Tut mir leid, da muss Google die Prozessoren endlich schneller machen oder aufhören mit dem eigenen Kram und Prozessoren anbauen, die eben von Anbietern zur Verfügung stehen, sei es jetzt von MediaTek. MediaTek 9500, da meinst du, wird dieses Gerät vernichten. Einfach vernichten. Genauso wie der Snapdragon 8 Elite 2, der ja jetzt zwar bald rauskommt. Selbst das Snapdragon 8 Elite, der schon fast ein Jahr auf dem Markt ist, wird dieses Gerät zerstäuben. Ja? Das ist frustrierend, einfach nur frustrierend. Ja. Nichtsdestotrotz, man kann es auch natürlich von der anderen Seite her sehen, dass das Fold übrigens mit 16 GB RAM kostet 1.899 Euro. Ja. Man kann es übrigens auch so sehen, der Prozessor ist ausreichend schnell. Ja, es ist kein Flaggschiff-Prozessor, definitiv, weit, weit davon weg, aber es ist ein Prozessor, der für die Aufgaben schnell genug ist. Ja. offenbar will Google eben auch diesen Weg einschlagen. Ich finde es zwar etwas schade, ja, aber so ist es nun mal. Und ich rede mal jetzt von dem Google Pixel 10 Pro XL. Ja, auch hier, ne, 16 GB RAM natürlich drin, 5200 mAh Akku. Und 1 Terabyte Storage als größte Ausbaustufe. Ob es das in Europa gibt, weiß ich nicht. Ich habe mittlerweile immer Bedenken. Es ist auf jeden Fall mal gelistet mit Europreisen, 1 Terabyte. Da kommt das 10 Pro XL auf 1689 Euro. Die 256 GB Version, Frechheit, dass es die überhaupt gibt, 1299 Euro. Ja, weil es ja auch keine Micro-SD-Card-Slot vorhanden. Also würde ich mir das auf keinen Fall kaufen. Das ist viel zu wenig. 512 GB kostet 1429. Das Google Pixel 10 Pro mit dem zu kleinen Display, nur 6,3 Zoll übrigens, startet mit 128 GB für 1099 Euro. Ja, okay, gut. Ich spreche da jetzt nicht mehr weiter davon. 1 Terabyte kostet, Storage kostet 1589 Euro. Und dann haben wir noch das normale Google Pixel 10, keine Ahnung. Wie da die Bildschirmgröße ist, habe ich noch nicht mal geguckt, weil wenn die schon beim Pixel 10 Pro 6,3 ist, keine Ahnung, Pixel 10, weiß nicht, Stand 1999 oder was, keine Ahnung. Jedenfalls 128 GB kosten da 899 Euro und 256 GB Storage kosten 999 Euro. 512 oder 1 Terabyte gibt es da nicht damit. Und damit muss ich natürlich sagen, das Google Pixel 10 ist weg. Also das sind hohe Preise für wenig Speicher. Keine Ahnung, warum man das kaufen sollte. Google Pixel 10 Pro, sagen wir mal, geht in Ordnung, wenn man, man sagt, okay, also ich brauche kein großes Display, ja, kein Problem, alles klar, dann ist das wohl die Wahl und für ein richtiges Smartphone ist es eben das Google Pixel 10 Pro XL, wobei man sieht ja auch, die Preise haben dann immer großen Unterschied, also 100 Euro Unterschied vom Google Pixel 10 Pro zum Google Pixel Pro XL. Also da würde ich natürlich gleich aufs XL schwenken, ganz klar. Aber wie gesagt, das sind solche Sachen. Ich will jetzt die ganzen Daten jetzt nicht runterbeten. Wenn die offiziell dann raus sind, dann können wir das nochmal genau machen. Also wenn sie tatsächlich verfügbar sind, ja, dann können wir da gerne nochmal drauf eingehen. Aber jetzt, ehrlich gesagt, ging es mir hauptsächlich um den Prozessor und der ist eben relativ enttäuschend. Und naja, okay, ich hab's schon befürchtet. Erwartet habe ich nicht, weil irgendwie will man sich immer an diesen Gerüchten orientieren und denkt dann, ja, okay, das bringt schon was und da wird Google dann was machen. Ne? Aber Google macht eben da nichts und das ist dann eben sehr frustrierend. Tja, oder Google kann nichts machen, weil sie eben auf Teufel komm raus auf ihren komischen eigenen Prozessor setzen wollen, den G5 ist das jetzt und naja, somit bleibt es halt prozessormäßig ein Midrange-Gerät. Aber wie gesagt, schnell genug ist der Prozessor, denke ich, für seine Sachen zu machen. Von daher, also ja, die Preise sind unverschämt. Auch das kann ich nicht leugnen. Man muss sich das mal jetzt reinziehen. Ich nehme jetzt mal die 512 GB-Version. Die 1 Terabyte Version, wie gesagt, noch 200, noch ein bisschen mehr, 200 Euro teurer, 260 Euro, 1429 Euro. Also, ich weiß ja, alles ist teurer geworden, aber ich habe es ja schon mal gesagt, Technik wird nicht teurer. Und wenn sie teurer wird, dann hat sie ein Problem. Dann ist sie nämlich zum Untergang verurteilt. Weil gerade dann, wenn alle Preise steigen, ja, dann werden solche Luxusartikel eben weniger gekauft. Dann wird es eben auch mal ein Smartphone von ja, letztes Jahr oder eben ein anderer Typ, das eben billiger ist, dass man sich leisten kann, ohne dass man erklären muss, dass man so dekadent ist, 1500 Euro für ein Smartphone rauszuhauen. Ja, ja, das sind halt so diese Sachen. Ja. Sollte man sich vielleicht mal drüber Gedanken machen als Firma, ja, was man da machen kann. Die Preise hier, also ich weiß nicht, entweder ist dabei bei Google besonders was schiefgelaufen oder, also von den Leistungsdaten her, bräuchten diese Geräte nicht so teuer zu sein. Also da gibt es schon Geräte für weit unter 1000 Euro, die wesentlich bessere Leistungsdaten haben als die Google Pixel Geräte. Ja, ich sag's immer wieder. Nur einen Vorteil hat man. Man hat eben das Google Gesamtpaket mit entsprechenden Sachen, die eben speziell abgestimmt sind. Ja, alles, alle Dienste und so weiter. Die Kameras sind perfekt abgestimmt und so weiter und so weiter. Das ist eben der Riesenvorteil. Übrigens, hinsichtlich von diesen abgestimmten Sachen. Ich habe mir Proton angeguckt. Proton, ja. Dieser super sichere Cloud-Service. Weil ich habe mit dem Gedanken gespielt, nach dieser Enttäuschung, die bis jetzt anhält, mit Google Fotos, ja, dass ich einfach wechseln, ja, und woanders hingehe mit meinen Daten sozusagen. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich war sehr enttäuscht von Proton. Also das ist im Vergleich zu den Google-Diensten, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, das ist eine Ernüchterung gewesen. Ja. Man hat alles, den Kalender, die Foto-App, sogar eine VPN-App gibt es in dem Paket mit drin, ja, und auch ein Passwort-Manager, ja. Aber diese ganzen Apps und auch die Web-Oberfläche, das ist alles so rudimentär und unlogisch aufgebaut, verschachtelt, sieht aus wie auf dem Computer von 1999. Das ist keine Oberfläche. Das ist eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Die Apps sind wirklich, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Vielleicht haben die eben auch gar nicht die Kundschaft, die jetzt sowas möchte wie Google Cloud Services, ja, Google Fotos. Vielleicht haben die das auch gar nicht als Firma auf dem Schirm, sondern die wollen vielleicht die ITler, die sich mit reiner Textdarstellung vielleicht wohler fühlen als mit irgendwelchen Knöpfen oder sonst irgendwas, ja. Aber das sieht einfach furchtbar aus. Die Funktionsvielfalt ist eine Katastrophe. Noch nicht mal Snooze-E-Mails in der E-Mail-App. Ja. Sorry, da kann Proton so sicher sein, wie es will. Das ist ja furchtbar. Ich spiel ja nicht zurück zu Pre-Smartphone-Zeiten. Ja. Es ist echt schlimm. Nein, also das war wirklich nix. Und die Preise gehen zwar in Ordnung bei Proton, auch kann man sicherlich auch diskutieren, also aber es geht, ja, Familienlizenz kostet bei Proton, ich muss mal gucken, dass ich das jetzt nicht hier verwechsel. Familien, ich nehme einfach mal das jetzt, ja, Proton Family, sind 3 Terabyte Speicher, 23,99, auch interessant für, wenn man nur zwei Anschlüsse oder sowas, wie man das annennen will, oder zwei Accounts haben möchte, ja, Proton Duo für 14,99 € im Monat, im Moment, Normalpreis ist hier anders angegeben, ja, zumindest wenn man das jährlich bezahlt, also wenn man das quasi im Voraus bezahlt, 179,88 €, ja, für ein Jahr gleich bezahlt. Das ist schon heftig. Ansonsten kosten 19,99 € Proton Duo und Proton Family 29,99 €. Ja. Und dann hat man aber Mail, Kalender, Drive, VPN, Passwort und Bitcoin Wallet, alles komplett mit drin. Hört sich super gut an. Ja. Ist auch schön erstmal, aber wie gesagt, die Apps und die Und auch die Web-Oberfläche, das ist absolut, das ist indiskutabel, das geht so nicht, ja. Da, beim Beim Einloggen gleich das nächste. Einloggen mit YubiKey ist so nicht möglich. Kann man nur als Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzen. Auch das ist absolut unmöglich, sowas. Ich will heutzutage mit dem Passkey einloggen, ohne 2FA und ohne Passwort, ohne all. Hier mein YubiKey, das ist sicherer als alles andere. Ja, und fertig. Das möchte ich nutzen. Geht nicht. Okay, fertig, das war's jetzt. Und deswegen geht das nicht. Und dann gibt es hier auch noch das Docs. Ja, das war auch ein Grund, wo ich gedacht habe, ah ja, okay, das ist vielleicht ein Ersatz für Google Docs. Noch nicht einmal annähernd. Das ist ein rudimentärer Texteditor, der noch nicht mal die Grundfunktionen von einer Textverarbeitung kann. Noch nicht mal die Grundfunktionen aller beherrscht. Also kann man komplett vergessen. Das Ding ist vielleicht mal für eine Textzeile zu ändern in einem Dokument, kann man das vielleicht nehmen. Das war's. Das ist einfach nicht okay. Ja. Und von daher wird's einem dann aber auch mal bewusst. Ich habe noch weiter rumgeguckt, ob es irgendwelche Alternativen zu Google gibt. Ich muss ganz klar sagen, nein. So leid mir es tut, nein. Die Fotoverwaltung, einer der Hauptgründe, warum ich ja umsteigen möchte, wenn die auch nur ein Zehntel der Funktionen hätte von Google, würde ich sagen, okay, ich riskiere es mal. Aber nein, zeigt mir noch nicht mal alle Bilder richtig an. Ich weiß nicht, was ich da noch alles kritisieren soll. Alles ist da zu kritisieren. Der einzige Vorteil ist, es ist alles Ende zu Ende verschlüsselt. Und selbst das hat noch einen Nachteil, zumindest bei Proton. Es ist alles extrem langsam. So richtig langsam, meine ich. Also wenn man da was hochlädt, also da braucht man wirklich keine 5G oder LTE-Verbindung. Es ist furchtbar langsam. Echt schade sowas. Und ich weiß nicht, ob denen ihr Server komplett überlastet sind. Ich sehe es auch bei den Einträgen im Play Store. Ich wollte die nicht glauben, ja, als sie gesagt haben, dass das so langsam ist. Aber es ist tatsächlich wahr. Das heißt, es ist nicht zu gebrauchen als Google-Ersatz. Es ist, weiß ich, zu gebrauchen, wenn man brisante Daten extrem und abgetrennt schützen möchte, wo auch die Performance nicht so wichtig ist, aber so als tägliche Nutzung, so der Daily Driver, kann man Proton nicht benutzen. Sorry. Das ist wirklich ein Rückschritt für mich. Ja, ich will was Besseres als Google. Deswegen bin ich sauer wegen dieser Fotoverwaltung, die Google nicht hinbekommt mit diesem Ultra-HDR und so weiter. Das heißt, ich möchte was Besseres als Google. Und ich was Schlechteres. Also ich weiß nicht mehr, wo ich da hingucken kann. Ich habe nichts gefunden, Leute. Nichts gefunden. Das ist wirklich traurig. Ich habe keine Alternative für Google gefunden. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Aber da sieht man mal, wie Google vorangeschritten ist, während die anderen entweder gesagt haben, ja, können wir eh nicht anstinken, oder sich abgetrennt haben und komplett andere Ideen verfolgt haben, weil sie gedacht haben, die Leute wollen das gar nicht. Aber ich sag's mal so, die Leute wollen das schon haben, was Google macht. Bloß halt sicher. Ja, also sicherer. Die vertrauen vielleicht Google nicht. Das heißt aber nicht, dass die sagen, Google ist schlecht. Ja, so, oder so wie es Google macht, ist schlecht. Und wir brauchen jetzt nur noch Textdarstellung oder sowas. Katastrophal, ehrlich. Also Proton bei mir komplett durchgefallen. Schade eigentlich. Ich hatte große Hoffnungen drin, weil es so, ich liebe so Komplettpakete mit VPN und alles. Ne? Aber dann bleibe ich lieber bei dem ursprünglichen Plan, VPN von Mozilla zusätzlich noch. Und dann werde ich mal gucken, ob ich vielleicht noch andere Dienste auslagern kann. Sicherlich gibt es da was mit dem Kalender, was ich da auslagern kann. Ja. Aber so alles in allem beisammen, eine Alternative zu Google kann man also da nicht sehen. Ich werde auch mal gucken, wie es noch ist mit OnlyOffice. Die haben auch eine App mit Cloud-Anbindung und auch am Desktop-Bereich. Und da will ich mal gucken, wie das da ist, ob es da vielleicht gut klappt, ja, mit den Docs und so weiter. Da brauche ich dann aber auch mal wieder ein Security Audit, ja, von irgendjemand, der eben hier guckt, wie sicher ist den eher Cloud Storage, weil ich will ja nicht, ich sage ja nicht, ich gehe von Google weg, weil ich Google misstraue, sondern ich will neue Funktionen haben, aber ich will auch einen gewissen Sicherheitsstandard beibehalten. Ne? Und eins kann man sagen, Google ist sicher. Ob jetzt, was Google mit den Daten macht, ist wieder auf einem anderen Thema, aber sicher ist Google definitiv. Das kann ich mich nämlich mit meinem YubiKey anmelden. Alright, also das mal noch eingeworfenes Thema und jetzt gibt's noch was anderes, und zwar Infinix Hot 65G. Und ich rede nur vom Hot 65G, nicht von den anderen Hot 60 Geräten, um das gleich klarzustellen. Die sind nämlich wesentlich schlechter ausgestattet. Da brauche ich gar nicht erst drauf zu gucken. Aber das hier, das ist nicht schlecht. Und bevor ihr zu große Hoffnung macht, das wird wahrscheinlich in Europa nie zur Verfügung stehen. Ja. Aber dennoch möchte ich hier mal erwähnen, damit man mal sieht, wie es preislich aussehen könnte. Ja. MediaTek Dimensity 7020 Chipsatz mit 5G-Support, natürlich wie der Name suggeriert. Ja. 6,7 Zoll IPS LCD-Display. Panda Glass Protection, warum auch nicht, 50 Megapixel Kamera hinten, gepaart mit zwei unspezifizierten externen Sensoren, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Tiefensensor, IP64 gerated, mit 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, FM Radio und auch, haltet euch fest, ja, erweiterbar mit einem Micro-SD-Kartenslot. Unglaublich. Das Teil hat einen Micro-SD-Kartenslot drin, ja. 5200 mAh Akku, 80 Watt Charging. Ist nicht besonders viel, aber ich denke, das ist okay. Wenn ihr gleich einen Preis seht, wisst ihr warum. Das Teil, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, mit was für eine Ausstattungsreihe das gibt. Ja, kann ich leider nicht sehen, weil das noch nicht in den Datenbanken drin ist. Das wird nämlich ein Gerät sein für Indien. Ja? Und das werden wir so nicht bekommen. Die Einstiegsversion geht los mit 6 GB RAM, 128 GB Storage. Und jetzt sagt er bestimmt, ja Moment mal, hat er eben nicht gesagt. Ne? Also 2025 und so weiter. Ja, richtig. Das Gerät kostet $122. Noch Fragen? Genau. Also seht ihr, so kann das gehen. Ja, so kann das gehen. Übrigens, die Infinix Pro Plus Reihe zum Beispiel, die hat auch, also die 60 Pro Plus, es gibt da einige Infinix Hot 60, ja, und die hat dann auch 8 GB RAM an Bord, ja, also ohne Probleme, kein Problem. Ne? So, Moment mal, ich schaue nochmal hier, Infinix. So, das Hot 60 Pro Plus, genau, mit 8 GB RAM. Allerdings ist dort dann wieder ein Helio G200 Prozessor drin, der natürlich wesentlich langsamer ist als der 7020 von MediaTek, ganz klar. Aber, ne, auch hier, das ist übrigens ein 6,8 Zoll Screen, ja. Aber nur 4G und da gibt es eben 8 GB RAM, 256 GB Storage drin und Preise, ich sag mal so, da können wir nur träumen davon, ja, von diesen günstigen Preisen. Ja, ja, so ist das. Gut, ich wollte es nur mal erwähnt haben, so, jetzt kommen wir zu dem, was anderem, nämlich zu den luxuriösen China-Geräten. Ich habe eben schon gesagt, wenn man dann so sieht, ja, was Google und so weiter raushaut an Telefon mit technischen Daten, okay. Und auch wenn die da, wenn Google da schon schlimmer war, sieht man hier schon die Unterschiede. Jetzt jedenfalls kommt, ist klar, das Pura 80 Ultra kommt auch in Europa auf den Markt. Ja. Das war ja noch letzte Woche die große Frage. Ich habe ja schon, glaube ich, schon seit zwei Wochen darüber berichtet, dass es, dass dieses Huawei Pura 80 ziemlich gut ist, vor allem die Ultra-Version natürlich. Ja. Und jetzt ist es offiziell, dass diese Reihe nach Europa kommt und auch weltweit zu kaufen ist. Ja. Bleibt natürlich klar, eins zurück, nämlich, dass keine Google Play Services da drauf sind. Das heißt, das ist ein Gerät ohne Google-Dienste. Ja. Leider aber auch in Europa nicht mit Harmony OS. Ich weiß nicht warum. Aber okay, so ist es nun mal. Dennoch muss ich sagen, ist das Gerät technisch sehr, sehr interessant. 6,8 Zoll OLED-Screen, Kirin 9020 Chipsatz, 16 GB RAM, bis zu 1 TB Storage und 5170 mAh Akku, etwas geringer als die chinesische Version. Ja, wir hatten das Thema ja schon, genaueres weiß man nicht. 100 Watt Wire Charging, 80 Watt Wireless Charging und diese Daten sind schon ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Wenn man auch die Kameras mit sieht, denn die Kameras gehören zu den besten, was ihr momentan kaufen könnt. Denn das ist wirklich absoluter Hammer. Ich werde euch das hier mal genau sagen. Das ist hier bei GSM Arena auch im Test gewesen. Und trotzdem, dass es eben ein Huawei-Gerät ist, ne, die Amerikaner sind ja ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, skeptisch, ist da Lob zuhauf gekommen. Weitwinkelkamera oder normale Kamera, die Hauptkamera, 50 Megapixel, optische Image-Stabilisierung, 4K mit 60 Frames pro Sekunde. Telefoto-Linse ist ebenfalls vorhanden, 50 Megapixel, ja, und eine Ultraweitwinkelkamera, ebenfalls mit Autofokus, mit 40 Megapixel und eine Front-Facing-Kamera, natürlich 13 Megapixel, ebenfalls mit Autofokus und auch mit 60 Frames pro Sekunde bei 4K-Auflösung. Und die Bilder, die eben da entstanden sind, das kann man hier bei dem Test von GSM Arena sehen, die sind einfach atemberaubend. Also Sony macht so viel Werbung für ihre, für die klassischen, super professionellen Bilder mit dem Sony Xperia 1 Mark 6, haben sie da gemacht, und jetzt auch mit Mark 7. Aber wenn ich mir das angucke hier, vergisst es einfach. Wenn ihr das beste Kamera-Handy wollt, dann holt euch das Huawei Pura 80 Ultra. Das ist definitiv der absolute Überhammer. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Vor allem auch im Lowlight, egal mit welcher Linse. Das ist einfach verrückt. Das ist irre. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wie haben die das bitte gemacht? Vielleicht auch deswegen, weil die Telefotolinse, ja, auch bis zu 10-fach super Telefoto, ja, ermöglicht. Das heißt also sehr, sehr nah herangeholt, ja, und deswegen kann man hier auch unglaublich gute Werte erzielen. Das Problem bei den Sony-Geräten zum Beispiel ist, wenn man die Kamera nimmt, zum Beispiel mit 7,1-fach Vergrößerung, also die Zoom-Kamera, dann ist das Bild extrem dunkel im Vergleich dazu, ja, zu der normalen Kamera. Ja, das heißt, im Prinzip für Nachtaufnahmen kann man eigentlich diese Zoom-Kamera gar nicht verwenden. Und da ist wieder, da liegt wieder das Problem. Ja. Das ist übrigens auch das Besondere daran bei dieser Pura-Kamera, ist, dass das die erste Dual-Telefoto-Kamera ist, die man switchen kann. Also ihr könnt quasi, das sind quasi zwei Linsen drin und ihr könnt auswählen, welche ihr nehmen wollt. Entweder die 3,7-fach Telefotolinse oder die 10-fach Telefotolinse, wobei das genauer gesagt 9,4-fach ist. Ja. Das könnt ihr also auswählen. Und das heißt, die Bildqualität verschlechtert sich da nicht. Das ist absolut Wahnsinn. Und das sieht man eben hier bei diesen Beispielbildern. Ich kann euch nur empfehlen, geht auf die GSM Arena Seite und guckt nach dem Huawei Pura 80 Ultra. Dort könnt ihr die Bilder dann vergleichen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer fantastisch. Fantastisch. Vielleicht die Selfies, die lassen vielleicht noch ein bisschen was zu wünschen übrig, aber wisst ihr was? Selfies? Ja, genau. Und auch die Videos hier, ich muss das hier natürlich runter machen bei mir, den Tunnel mal aus, so, und mal gucken, wie die Geschwindigkeit ist. Ja, ist absolut top, ruckelt nicht und so. Also absolut spitzenmäßig. Das ist leider auch ein Problem, wo ich selbst beim Sony schon gesehen habe. Ja, dieses Ruckeln werd ich wahnsinnig. Ja. Also toll. Das Pura 80 Ultra hat es jedenfalls in sich und ist jetzt auch verfügbar. Aber. Die Preise, Leute, die Preise. Das ist die Schwierigkeit. Denn die sind jetzt ebenfalls Luxus. Also nicht nur das Telefon ist Luxus, sondern auch die Preise ist Luxus. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, klar, technisch gesehen ist das zum Beispiel absolut ein Google Pixel 10 absolut überlegen. Und zwar unglaublich weit überlegen. Aber eins darf man nicht vergessen, keine Google-Dienste. Und auch wenn jemand so wie ich sagt, okay, dann gibt es eben Alternativen, aber da braucht man schon sehr, sehr viel, na, wie soll ich denn sagen, sehr, sehr viel Nerven, um dann diesen Weg zu gehen, ja, und ich weiß nicht, wie momentan die Fotogalerien von Huawei sind, bestimmt besser als die von Proton, aber wie sind die im Vergleich zu Google Fotos und so weiter, ja. Also das sind Fragen, die man eben erst dann beantworten kann, wenn man dieses Gerät hat. Die technischen Daten sind alle super gut, aber ohne Google-Dienste heißt es auch, dass es manche App nicht gibt, die eben auf einem normalen Android-Handy läuft, aber hier eben nicht. Und auch wenn sich hier Huawei sehr viel Mühe gibt und mit ihren alternativen Webstores fast jede App im Sortiment hat, die es für Android gibt, aber eben nur fast. Ja, und dann gibt es immer wieder besonders neuere Apps, die es dann eben nicht gibt, ja, für dieses Gerät. Das ist genau das Problem. Wie gesagt, technisch absolut top. Nano-SIM übrigens auch natürlich mit eSIM koppelbar, also Dual-SIM, entweder Nano-SIM und Nano-SIM oder Nano-SIM und eSIM. Was man aber machen kann, das finde ich auch sehr interessant, zwei Nano-SIMs und eine eSIM, aber nur zwei können aktiviert sein, aber man kann sie trotzdem speichern. Das ist cool. Ja, Kulun Class 2 mit Basalt behandelt. Ja, wow. Kann ich natürlich jetzt nicht groß einschätzen, aber ich gehe mal davon aus, also ich traue es Huawei zu und viel braucht man ja auch nicht, um die Qualität von Gorilla Glass zu erreichen. Sorry, dass ich das so sage, aber das ist die Tatsache. Ja, könnt ihr bei jedem Test sehen. Und ja, von daher, okay. Die Ausstattung, wie gesagt, bei 16 GB RAM, 512 GB Storage fängt es an, geht bis 1 TB mit 16 GB RAM. Und das ist eine gute Ausstattung, was Speicher betrifft. Zwar nicht der Überflieger, aber auch nicht schlecht. Ansonsten, ja, Preise. Und genau das ist jetzt das große Thema. Für Europa natürlich besonders teuer, ganz klar. Der Umrechnungspreis ist niedriger, aber anfangen tut es dort mit der 512 GB und 16 GB RAM-Version für 1.500 Euro. Muss man natürlich noch ein bisschen was drauflegen. Für die 1 TB-Version ist jetzt hier aber nicht aufgelistet. So, das heißt, es ist schon heftig. Also vorbei, ne, mit den billigen China-Handys. Das ist schon lange vorbei. Luxus-Handys, aber jetzt auch Luxuspreise. Ne? Was soll man machen? Wie gesagt, Frage, 1.500 Euro für ein Smartphone ohne Google-Dienste. Ja, Das wird eine schwierige Entscheidung. Für mich selbst sind die 1500 Euro auch ein bisschen zu hoch angesetzt, unabhängig davon, ob mit oder ohne Google-Dienste. Ja. Ich möchte eigentlich vermeiden, wieder so teure Smartphones zu holen. Jedenfalls in dem Bereich, sage ich mal vorsichtig. Ich kann es nicht ausschließen, dass das nächste Handy doch wieder zu teuer wird, aber das muss ich mir dann auch schon irgendwie zurechtreden können, ja, dass ich dann so ein teures Handy geholt habe. Und ich weiß nicht, ob ich das mit dem Pura 80 Ultra könnte. Ja. Gut. So, was haben wir aber noch? Und zwar hat auch Huawei ein Tablet vorgestellt, das MatePad 11.5. Genau, und das zu einem recht guten Preis. Zwar ist die technische Ausstattung, also die RAM-Ausstattung, nicht unbedingt jetzt das Größte und Beste. Die 8 GB Version mit 128 GB Storage kostet 289 Euro. Dann gibt es noch eine 8 GB Version mit 256 GB Storage in einer Paper Matte Edition. Das heißt also, das Display ist wie Papier, fühlt sich wie Papier an und ist matt. Ja, vor allem schön, wenn man mit dem Stylus darauf schreibt, den es da gibt. Ja, fühlt sich dann nämlich an wie Papier. Ich habe hier für mein iPad extra eine Folie gekauft, um das Gefühl von Schreiben auf Papier zu bekommen. Funktioniert zwar, aber naja, das Display ist dann halt, man sieht eben, dass eine dicke Folie drauf ist. Ne? Naja, egal. Hier wird es dann eben anders sein, weil es eben schon das Display schon grundsätzlich so ist, also nicht schlecht. 10.100 mAh Akku, 40 Watt Supercharge nennt sich das Ganze hier. Und ja, mal sehen. Diese Geräte kommen auch, dieses Huawei MatePad kommt auch für Europa auf den Markt, ja, und zwar demnächst schon. Deswegen gibt es da eben auch die Preise dafür. Und die Paper Matte Edition 429 Euro, klar, da zahlt man nochmal für das Display mehr. Also, es ist kein Top-Tablet, ja, aber gerade zum Beispiel die Standardversion für 289 Euro ist schon nicht schlecht. Dafür gibt es eben auch externe Tastaturen, Stylus etc. Und man kann das dann zu einem kleinen Pseudo-Laptop sozusagen umrüsten. Also okay, würde ich mal sagen. Also Huawei ist ganz schön am werkeln. Ja. Ob das Xiaomi Pad 8 Pro zu uns kommt, das steht noch in den Sternen. Ja, die Pro-Versionen schaffen es oftmals nicht nach Europa. Wahrscheinlich denkt Xiaomi eben da auch wieder so, ach, die in Europa, die wissen das eh nicht zu schätzen. Ja, die geben sich auch mit weniger für teures Geld zufrieden. Kein Problem, dann kriegen sie das auch. Ja, Leute in China sind da ein bisschen anders da. Die wollen das Beste vom Besten haben. Das Beste vom Besten wollen die haben. Ja, beste Leistungsdaten und das auch noch ganz billig. Yay, das ist meine Sache. Ja, das ist genau meine Sache. Ja. I want it all, I want it now, and I want it cheap. Yes, that's it. So sieht's aus. Sorry, ich bin Konsument. Ich will das Beste für mein Geld haben. So sieht's aus. Und jedenfalls dieses Xiaomi Pad 8 Pro. Mich stört es ehrlich gesagt nicht, dass das noch IPS-Display benutzt. Ja. Denn die anderen Leistungsdaten sind eigentlich relativ gut. Das Pad 7 Pro hat ja schon einiges vorgelegt an Daten und hier haben wir jetzt das Pad 8 Pro, wie gesagt. Und das kommt mit dem Snapdragon 8 Elite Prozessor. Ja, so sieht's aus. Noch nicht offiziell, sind es von Digital Chat Station, das sind kann der Liga, ja, und der hat das rausgemacht, und es soll, der Bildschirm soll zwischen 11 und 12 Zoll liegen, ja, große Batterie haben, und eben diesen superschnellen Prozessor, Snapdragon 8 Elite für ein Tablet, sehr interessant. Ich erwarte hier, dass auch ordentlich an RAM ist, wenn man mal guckt, das Xiaomi Pad 7 Pro hatte 12 GB RAM, 512 GB Storage. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das hier sogar auf 16 GB RAM und vielleicht bis zu 1 TB Storage kommt. Da lässt sich Xiaomi nicht lumpen dafür. was es kostet, es steht in den Sternen. Früher waren die Xiaomi Pads relativ günstig. Ich meine, beim Xiaomi Pad 7 Pro schon gemerkt zu haben, dass so langsam diese Ära von billigen Tablets bei Xiaomi langsam zu Ende geht. Also es würde mich nicht wundern, wenn das Pad 8 Pro deutlich teurer ist. Aber wie gesagt, die Sache ist die, ob wir das jemals bekommen, ist mehr als fraglich. Und da müssen wir warten. Ich persönlich glaube nicht, dass wir die Pro-Version bekommen, sondern dass wir nur die normale, abgespeckte Pad 8-Version kriegen, aber eben nicht die Pro, so wie das auch bei vielen anderen der Xiaomi-Pad-Reihe war. Ja. Gut, kleiner Schock oder kleine Verwunderung, aufpassen. Der Datenschutzbeauftragte oder die Datenschutzbeauftragte Luisa Specht-Riemenschneider, genau, die will, dass DeepSeek, die sagen wir mal sehr energieeffiziente AI aus China, dass die aus dem App Store verschwindet. Und jetzt hat sie ja bei der Tagesschau die Überschrieft gestanden, DeepSeek bald nicht mehr in deutschen App-Stores, Fragezeichen. Und ich meine, das ist wirklich schlimm. Also wenn hier Datenschutzbeauftragte offiziell wollen, dass hier Sachen aus dem App-Store fliegen, nur weil ihnen das nicht passt, dass China zeigt, dass Europa so hinten dran ist, dass man heulen könnte, dann finde ich das wirklich sehr, sehr bedenklich. Ich finde, DeepSeek ist nicht mehr und nicht weniger gefährlich als alle anderen AI-Systeme von Google und OpenAI oder sonstigen Sachen, ja, weil eben da Daten eben verarbeitet werden. Und man sich da klar machen muss, dass man, wenn man Daten an eine KI rausgibt, dass die Daten verarbeitet werden, also aufpassen, keine Geheimnisse oder Ähnliches ausplaudern. Ja, das geht schief, früher oder später. Nur so ist es nun mal. Aber ich würde es hier jetzt nicht als kritisch sehen, dass das eine chinesische App ist. Die Datenabflüsse nach China sind hier genannt worden. Und da ist bei mir sofort, haben sofort die Alarmglocken geschlagen, denn sagen wir mal so, es gibt tausende von Apps, wo ein Datenabfluss nach China geht. Und das ist meiner Meinung nach auch nicht illegal. Wenn es klar ist, dann ist es nun mal so. Und dann kann man da nichts wollen dagegen. Weil ansonsten ist der App Store bald leer. Weil momentan kommen sehr viele Innovationen, auch in Software, aus China. Wenn wir dann alle Abflüsse nach China dicht machen wollen, ja, dann haben wir bald gar nichts mehr im App Store. Was soll das? Ehrlich gesagt, ich würde mir momentan mehr Gedanken drüber machen für Datenabflüsse in die USA. Aber hoppla, ne, das soll ja auch noch, sollen ja auch noch Schranken fallen, sodass es noch einfacher wird. Da bin ich überhaupt nicht dafür. Entschuldigung, also ganz und gar nicht. Also meine Daten sollen lieber nach China gehen als in die USA. Das steht fest. Aber das steht 100% fest. Weil China, ich habe es schon so oft gesagt, ist außerhalb der Jurisdiktion. Die können hier nichts wollen von mir. Ja? Mag jemand in China, mag das anders sehen, aber ich nicht. Aber die Daten, die in die USA abwandern, da gibt es durchaus Zusammenarbeit. Also da kann einem durchaus ein Strick gedreht werden dadurch. Nein, nein, nein, nein. Also das nicht. Sorry. Das ist unglaublich, was da abgeht. Und ja, meine Reaktion war, ich tue mir noch schnell DeepSeek installieren. Ja, auch wenn ich es nicht brauche vom App Store. Aber dann ne, geschaltet. Oh, ja, geht ja nicht. Wenn die wirklich rausfliegen sollte, dann gäbe es ja auch keine Updates mehr. Also kann man natürlich dann auch vergessen. Ja, vielleicht ein paar Sideloading, aber das ist dann schon wieder eine ganze Stufe höher. Ne? Da muss man ja auch andere Sachen berücksichtigen. Tja, unglaublich. Also so langsam geht mir diese Paranoia sogar noch bei offiziellen Organen doch wirklich gegen den Strich. Das ist echt nicht mehr normal. Und diese rassistische Hetzjagd gegen China ist für mich einfach das allerletzte, wirklich. Es gibt durchaus Sachen, die kann man sehr, sehr wohl kritisieren und dann kann man auch wirklich was fordern, ja. Aber das, was gerade hier abgeht, diese Verteufelung von chinesischer Wirtschaft, von allem, was chinesisch ist, das ist also, ich verstehe nicht ganz, das ist aber so typisch für die Menschen. Wenn sie ein Feindbild weg haben, brauchen sie wieder ein neues. Auch wenn es vollkommen absurd ist, dass man sich USA an den Hals wirft und China verteufelt, Entschuldigung, haben die nicht das Memo bekommen, wer gerade in den USA an der Macht ist? Ja? Okay? Also ich wollte es nur mal gesagt haben. Okay. Gut. Jack Dorsey bringt eine neue Messaging-App. Ich habe heute in der Rios Wochensicht schon ausführlich über das Meshtastic-Netzwerk berichtet, das über LoRa funktioniert, ja, also Low-Range-Netzwerke und sehr, sehr interessant. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Aber was hier Jack Dorsey jetzt macht, ist es am Anfang jetzt, ne, also nicht offiziell in Funktion, das ist also frühe Beta, ja, wenn man so will. Das ist äußerst interessant, denn LoRa benutzt ja ein Netzwerk, das man quasi selbst aufbauen muss. Da gibt es kleine Geräte, die nicht teuer sind, ja, die stellt man auf und dann kann man eben da von einem Gerät zum anderen nutzen. Dann gibt es eben das Besondere, dass eben wie so ein Mesh-Netzwerk alle Geräte miteinander verbunden sind und man kann sozusagen dann über die einzelnen Geräte zu jemand anderem etwas schicken. Das heißt, wenn genug Stationen zwischendrin sind, könnte man Tausende von Kilometern überwinden, sozusagen. Ja? Und das mit einer geringen Funkstärke, die man offiziell nutzen darf, ohne Lizenz. Ja? Super also. Aber dennoch hat sie ein Problem. Nämlich, die Leute müssen solche Stationen aufbauen. Hört sich zwar als Station jetzt schlimm an, das sind gerade so kreditkartengroße Dinger im Normalfall, ja. Die fallen nicht weiter auf, die kann man machen, kann man auch an exponierten Stellen aufbauen und so weiter. Aber man muss was aufbauen und die Leute müssen das auch haben, ja. Und das ist eben ein großes Problem. Jetzt kommt Jack Dorsey aber mit einer Messaging-App, die nennt sich BitChat. Bin aber sicher, dass es den Namen schon mal gab für eine andere Chat-App, aber okay, lassen wir das. Egal, BitChat jedenfalls heißt die. Und da ist es möglich, ohne Wi-Fi oder ohne Mobilfunknetze Nachrichten zu verschicken. Ebenfalls mit Netzwerken, aber basierend auf Bluetooth-Geräten. Und das geht über dieses Bluetooth Low Energy, ja, welches zum Beispiel auch benutzt wird für diese Apple AirTags und so weiter. Ja. Und das Interessante ist, dass im besten Fall dieses Netzwerk quasi schon steht. Dass die Leute haben ja ihre Smartphones und die meisten wissen das gar nicht, aber ihr Smartphone übermittelt oder ermöglicht auch die Verbindung zu zum Beispiel solchen AirTags. Und in dem Sinne wäre es genauso, dass diese Smartphones, die quasi wie ein Relay sind für diese verschlüsselten Bluetooth-Nachrichten. Das ist sehr, sehr interessant, finde ich. Und denn da bräuchte man überhaupt nichts aufzubauen, sozusagen, sondern es würde einfach funktionieren. Und ich finde, das ist schon ziemlich cool. Diese einzelnen Entfernungen mit 300 Meter, ja, das ist eben von Station zu Station oder von Handy zu Handy gemeint, ja. Das kann dann eben durch dieses Mesh-Netzwerk, das ebenfalls eben auf diesem Bluetooth basiert, entsprechend ja sehr, sehr weit ausgebaut werden. Ja. Faszinierend, auf jeden Fall und eine echte Alternative meiner Meinung nach, denn mit so vielen Geräten, die hier im Einsatz sind, würde das durchaus eine fast flächendeckende Übermittlung ermöglichen. Okay, bei ländlichen Gebieten wird's wirklich schwierig, ganz klar. Man muss so sehen, wenn man 300 Meter von allen anderen weg ist, dann hat man keine Chance mehr, die Nachricht zu bekommen. Ja, das ist natürlich der Nachteil dadurch. Aber klar, wenn man innerhalb von so einem Bereich ist, dann kann das absolut funktionieren. Ja. Sehr, sehr spannend, meiner Meinung nach, das Thema, genau wie das Mesh-Tastic-Netzwerk. Ja, also grundsätzlich am Anfang hätte hier dieses Bitchet erstmal die Nase ziemlich weit vorne, weil eben hier das Netzwerk quasi schon steht. Und wie gut das funktioniert, kann man sehen, wenn man AirTag irgendwo dran pinnt, ja, dass der die meiste Zeit über geortet wird von sehr, sehr vielen Geräten und man es ziemlich genau bestimmen kann, wo dann eben der Tag gerade ist. Und so ist es dann eben hier auch mit der Benachrichtigung, also noch besser sozusagen, weil hier müssen nicht mehrere Geräte die Verbindung aufbauen, um die Position zu bestimmen, weil es geht nicht um die Position, sondern hier würde ein einziges Gerät reichen, das in Reichweite des Gerätes ist, das man erreichen möchte, um die Nachricht quasi zuzustellen. Faszinierend. Ich weiß nicht, da wird es sicherlich noch viele Hürden geben. Zum Beispiel wird dieses Netzwerk tatsächlich genutzt werden können, so wie es bei den AirTags ist. Was macht Apple da? Wie verhält sich Apple und so weiter? Jedenfalls ist die Beta-Tester-Menge schon überschritten, ja, bei Apple Test Flight, ja, also dieser Test läuft über Apple Test Flight und ist halt momentan mit 10.000 Benutzer im randvoll schon. Jetzt, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das sich entwickelt, also das hätte hier die Nase vorn. Bei diesem anderen, bei Mesh-Tastic, da wäre es vielleicht längerfristig interessant, ja, wenn zum Beispiel hier jetzt das scheitern würde und man könnte wirklich nur von Handy zu Handy bei installierter Bitchet-Software, wenn das die Voraussetzung ist, dann hätte das andere Mesh-Tastic vielleicht sogar die besseren Chancen, weil dann müssen die Leute ja auch was machen dafür und die Leute werden damit nichts machen. Wenn es allerdings so läuft wie bei den AirTags, wo die Leute nichts machen müssen und die Nachrichten werden trotzdem übermittelt, dann wäre das natürlich eine super Sache. Also ich meine nicht an die Leute, die das nicht interessiert, aber quasi als Relay werden diese Stationen ja benutzt, ohne dass die Leute das wissen, sozusagen. Jupp. Also das ist interessant. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter. Ich sehe schon mal 1:07 schon. Ja, dann muss ich hier mal ein bisschen Tempo machen wieder. Ja. Nothing Phone 3, ich glaube mittlerweile hat jeder schon davon gelesen, die Tests und überall schon gesehen. Ich habe ja auch schon meinen 5 Cent dazu gegeben, ja, was ich davon halte. Aber ich wollte nur mal erwähnen, Android Central hat jetzt auch einen Artikel veröffentlicht, der eigentlich das ganz gut auf den Punkt bringt, was ich auch schon gesagt habe. Ja, die haben das Nothing Phone 3 getestet und Resümee war: It's a fabulous phone, just not a flagship. Also es ist ein großartiges Telefon, aber einfach kein Flaggschiff. Und es ist genau das, was ich auch sage. Da können die Leute so oft Flaggschiff sagen, wie sie wollen. Das geht so nicht. Ein Flaggschiff ist das Gerät mit dem besten Prozessor, mit den besten Leistungsdaten. Und das ist das Nothing Phone nicht. Also kann es auch kein Flaggschiff sein. Es kann natürlich das Flaggschiff von Nothing sein, aber das hat ja nicht viel zu bedeuten. Ja, also sorry, das Flaggschiff von Ulefone ist halt auch, ne? Gibt's halt auch. Eines ist immer das Flaggschiffgerät von denen, ne? Aber wenn man das allgemein so sieht, dann ist das nicht in diesem Bereich, weil es einfach noch nicht mal den Flaggschiff-Prozessor hat, sondern einen abgespeckten, kastrierten Prozessor. Und von daher war es das schon. Ende. Es gibt jetzt ein offizielles Update für die Sony Xperia 1 Mark 7. Da gab es ja Probleme, dass die so ausgeschaltet haben, sogar teilweise nicht mehr gestartet haben, zufällig immer rebootet haben. Das ist schon ziemlich nervig. Aber jetzt gibt es erst ein großes Update. Nur Die Frage ist, es gibt da ein paar Widersprüche meiner Meinung nach. Das Update gibt es erstmal nur in Großbritannien, aber nicht in Europa. Zweitens, warum wurde das in Japan gestoppt, der Verkauf von den Geräten, wenn es so ein paar Software-Update einfach zu machen wäre? Da bleiben sehr viele Fragen offen und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass dieses Update das grundsätzliche Problem löst. Da muss dann erstmal noch geschaut werden, was ist es denn? Denn das ist auch etwas, man bringt dieses Update raus, ja, und sagt aber, man ist momentan im Prozess herauszufinden, was das Problem ist. Okay, wenn man doch dabei ist, herauszufinden, was das Problem ist, wie kann man denn ein Update bringen als Lösung? Also ich glaube, das ist hier einfach nur ein Beruhigungsupdate, das das eigentliche Problem nicht wirklich behandelt. Oder also das grundlegende Problem nicht behandeln kann, wenn sie es noch nicht wissen, was es ist. Das ist sehr, sehr seltsam alles. Und Sony sollte sich da jetzt wirklich ranhalten. Das kommt zu einer Unzeit, denn es gibt jedes Mal bei jeder neuen Version, die erscheint von diesem Sony Xperia One, von dieser Sony Xperia One-Reihe, gibt es Diskussionen drüber, ob das überhaupt sinnvoll ist, dieses Gerät. Ja, und jetzt das hier, ich muss schon sagen, das ist wirklich schlecht. Ja, ich hätte euch gerne heute gezeigt, was man mit Gemini machen kann, wenn man ein Foto animieren lassen möchte. Foto to Video, diese Funktion soll es jetzt geben in Gemini. Allerdings nur, wenn ihr die Pro-Version abonniert habt, für jede Menge Kohle den Monat. Ja. Schade eigentlich, aber okay. Das heißt, ich kann es euch leider nicht zeigen. Ich habe es auch nicht ausprobieren können. Aber okay, sobald irgendwas möglich ist, ja, werde ich natürlich hier gucken, dass es geht. Auch hier, Android Central hat da was und da ist auch ein Video, ich glaube, das gibt es aber auch auf YouTube, genau, YouTube-Video, Gemini and Veo Free. Und dann könnt ihr mal sehen, was damit machbar ist. Ich finde es natürlich schön, aber auch schade, dass ich es eben gar nicht benutzen kann. HMD oder HMD, ja, die ja Nokia gekauft haben, jetzt quasi den Markennamen nicht weiter nutzen, aber dafür neue Geräte rausgebracht haben unter MHD oder HMD, die haben sich jetzt aber auch schon wieder vom US-Markt zurückgezogen. Tja, das sind halt eben die Quittungen, die verteilt werden, ja, wenn man so mit Zölle um sich schmeißt, ja, dann sagen eben manche Firmen, nö, das sind zu viel Stress, tschüssi, ne? So sieht's aus. Und HMD ist wohl so eine Firma, die geben sich den Stress nicht, diese Unsicherheit, und verkaufen jetzt einfach nichts mehr in die USA. Sony hat es übrigens auch schon vorher gemacht, ja. Tja, so ist es nun mal. Sorry. Aber Europa muss sich da auch nicht muss sich da nicht freuen, denn man sieht ja so Datenschutzbeauftragten, was die so alles machen, ja, also wenn das so weitergeht, dann geht es uns genauso, dass die Firmen dann sagen, okay, dann lass die mal, ne? Ich sag immer so, China ist so ein großer Markt, die chinesischen Firmen, die brauchen uns nicht, wir brauchen die Chinesen, sonst haben wir bald Flintstones-Technologie, ja. So sieht's aus. Okay, dann natürlich auch zu erwähnen war, dass Samir Samat ja mal wieder gesagt hat, Chrome OS und Android können eins werden. Also schon wieder mal diese Aussage, das gab es ja schon mal, dass man Chrome OS und Android zusammenlegen möchte. Ehrlich gesagt, ich glaub's jetzt erst wieder, wenn es passiert, ja. Weil zu viel oder zu oft wurde darüber spekuliert, und auch wenn das jetzt hier der Google-Verantwortliche das sagt, ehrlich gesagt ist es überhaupt nichts wert, denn Google hat mittlerweile schon so viel gesagt und es ist nichts daraus geworden, und von daher denke ich mal, abwarten, bis das passiert, und dann ist es in Ordnung. Schlimm fände ich es nicht, im Gegenteil, das wäre sogar logisch, und dann könnte man auch hier endlich mal vielleicht das Thema Android Desktop richtig angehen, ja, mit vollem Elan. Aber naja, bei Google heißt ja mit vollem Elan auch, ne, so ein bisschen, ne, in manchen Bereichen. Also, da könnte man jetzt eine ganze Sendung darauf damit füllen, zu sagen, was Google schon mal so angefangen hat und dann wieder sausen gelassen hat, so auf halber Strecke, sei es Tablets oder diese Home Assistants. So vieles und alles ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Und Chrome OS und Android, ja, könnten eine neue Art von Android für den Desktop bedeuten oder einfach nur als Fußnote irgendwie, so jetzt kann man hier auch Desktop-Modus benutzen und fertig. Okay, das war's dann. Und kein Mensch interessiert es, ja, nix. The next big thing, sondern die nächste unbekannte Funktion, die noch nicht mal beworben wird. Typisch wäre das. Oh, dann kommen wir jetzt zur App der Woche. Und da ist diesmal eine Notiz-App der Sieger geworden bei mir. Notewise nennt sich die. Notewise Notizen PDF Editor. Denn das alles geht Hand in Hand. Ja? Ich hätte ja jetzt am liebsten hier Noteful als App der Woche gemacht, aber die App gibt es leider nicht für Android. Gibt es nur auf iOS. Schade, ne? Aber dem kommt eben Notewise doch schon relativ nah. Was ist der Unterschied zwischen einer Notiz-App wie zum Beispiel eben Google Notizen und dem? Ganz klar, das hier ist ein Freehand Scribble und Schreib-Notizblock, wo man alles machen kann. Auf dem Handy ist es erstmal, naja, sagen wir mal, da gibt man halt meistens Sachen ein mit der Tastatur, aber man kann hier auch natürlich auf dem Display dann Sachen verschieben, Bilder einfügen und so weiter und so weiter. Eigentlich sind solche Note-Apps, Note-Taking-Apps dann mit einem Stylus. Da entfalten die erst ihr richtiges Potenzial und natürlich gibt es dieses Notewise, kann man auch auf den Tablets benutzen. Und da mit dem Stift gibt es nichts Besseres, denn dann hat man wirklich ein sehr intuitives, schnelles Note-Taking-System, ja, wo man ruckzuck arbeiten kann. Aber so etwas auf dem Smartphone zu haben, das ist schon sehr, sehr schön und auch wichtig. Und der Hauptaugenmerk liegt hier auf PDF-Editor, denn im Prinzip ist die beste Note-Taking-App die einfach eine PDF-Datei hat, in der man Sachen schreiben kann, eintippen kann, Bilder reinsetzen kann und alles Mögliche. Auch Audiodateien damit verknüpfen übrigens, ja, das geht. Und das alles ist möglich mit Notewise. Es hat natürlich sein eigenes Format, um das alles auch eben rückwirkend ändern zu können, also mit einer Undo-Liste sozusagen, das geht so einfach mit dem PDF eben nicht und deswegen hat man natürlich ein eigenes Dateiformat, aber man kann jedes PDF, jede Seite einladen und kann die dann benutzen, als ob es eine Seite im Notizbuch wäre. Kann man draufmalen, Notizen machen, alles mögliche und das ist besonders wichtig, gerade wenn man schon am Anfang mal sieht, ne, man, was für einen Hintergrund nimmt man dann, was für eine Seite, Lineatur, Karos, Dotted Matrix, ja, oder andere Sachen, oder einfach nur Plank und dann welche Farbe, ja, weiß, cremefarben, gelb, ja, oder sogar schwarz und da dann weiß drauf zeichnen, das alles ist möglich, ja. Man kann jede Vorlage als PDF nehmen und kann das dann als Notizblatt sozusagen benutzen. Und das ist einfach faszinierend. Und natürlich kann man auch ganz normale PDFs mit einfügen ins Notizbuch. Ja? Wahnsinn, damit kann man ein richtig geniales Dokument machen, wo alles, was man braucht, drin ist. Ja, und wie gesagt, auch eine Scan-Funktion ist damit drin, auch hier Seiten abscannen, automatisch einfügen in das Notizbuch, kein Problem. Und auch Audioaufnahmen ist möglich. Was hier besonders interessant ist, man kann andere Leute freigeben, dass die auf dem gleichen Dokument mitarbeiten können. Ja, eine Collaborate-Funktion ist damit drin. Und das ist wirklich faszinierend, wenn man zusammen irgendwie ein Projekt macht und dann kann man hier diese Projektmappen, ja, gemeinsam quasi bearbeiten, kommentieren, ordnen und so weiter und so weiter. Finde ich schon ziemlich cool. Ja. Freiform, einfach so mit Stylus oder mit Hand, ja, einfach Sachen machen, so wie man das möchte, das ist irre. Oder sich eben Vorlagen holen als PDF oder hier so vorgegebene, ja, und damit dann eben loslegen. Und natürlich die Werkzeuge, die da zur Verfügung stehen, sind besonders wichtig. Also hier hat man alles Mögliche. Man kann eben wie mit einem Kugelschreiber arbeiten, Highlighter, ein Eraser, man kann verschiedene Formen einfügen, ja, wie Kreis, Dreieck und so weiter. Ne? Man kann Tabellen einfügen, natürlich auch Bilder, Texte, alles Mögliche, ja, und kann das dann eben richtig gut benutzen. Ja, man kann die sogar als Präsentation anzeigen und dann mit einem virtuellen Laserpointer, ja, auf bestimmte Sachen zeigen. Auch das ist natürlich eine interessante Geschichte, wenn man es denn braucht. Aber hier so eine Audioaufnahme mit in das Dokument einfügen, das ist schon mal sehr, sehr schön. Und zwar für viele verschiedene Sachen kann man das nutzen. Egal, ob man jetzt unterwegs ist, auf dem Urlaub, Notizen machen möchte und dann macht man einfach mal eine kurze Audioaufnahme von der Stelle, wo man gerade ist, ja, und fügt es so mit ein, vielleicht noch mit dem Bild zusammen. Fantastisch, ja. Da wird das Ganze lebendig, ja. Ich finde es richtig schön, egal ob jetzt professionell hier Notizen gemacht werden oder Dokumente bearbeitet werden oder einfach nur so als Fun. Egal, ob man das jetzt als Notizbuch für ein Projekt nimmt oder also eine Projektmappe quasi erstellt, das kann sehr umfangreich sein, oder das als Kalender, Journaling ja, nimmt, ja, so wie ich zum Beispiel mit meinem Katz-Kalender. Hier mit meinem System, ja, was ich ja für Papier entworfen habe, funktioniert wunderbar, auch mit Noteful, ne, hier auf so einem elektronischen System, wunderbar, und damit hat man dann eben alles zusammen. Notewise, also der ultimative, die ultimative Notiz-App, die weit mehr kann, als nur ein paar Notizen aufzunehmen, die eben auch ganze Dokumentmappen verwalten kann, und man eben auch zusammen an einem Dokument arbeiten kann. Richtig genial. Also Notewise, Notizen, PDF nennt sich das Ganze im Play Store. Die App ist erstmal, wenn ihr die runterladet, kostenlos. Natürlich gibt es auch hier In-App-Purchases, weil ihr könnt euch schon vorstellen, dass das Ganze, was da möglich ist, nicht alles kostenlos sein kann. Das kann ich schon verstehen. Aber es geht hier hauptsächlich auch um die Cloud-Speicher-Sachen. Ja? Die Begrenzung, na, 10 freie Notizen, okay. Ja? Wobei ich nicht weiß, ob das Notizbücher sind oder einfach nur Seiten dann. Ja? 10 Seiten wäre ein bisschen wenig. Ja? Aber ihr könnt jedenfalls hier sehen, wenn ihr Notewise Unlimited haben wollt, ja, kostet das 16,99. Das ist für Lifetime Usage, ja, einmalig. Ja. Ich glaube, der Preis geht absolut in Ordnung. Ja. Zusätzlich kann man dann auch noch Cloud-Speicher nehmen. Ja. Gibt es 1 GB, 100 GB, ja, das geht dann zwischen 2,99 und 9,99. Es gibt auch 10 GB für 3,99. Und dann kann man dann eben das speichern. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Also ich wäre mit einer Offline-Speicherung da durchaus zufrieden. Und als PDF exportieren kann man ja das Ganze. Ja? Und zwar einfach so unlimited, dann mit diesen 16,99 unlimited Version. Und das heißt, man kann es dann auf das eigene Gerät abspeichern und dann eben auch exportieren als PDF oder als Image-Reihenfolge und kann das dann natürlich hochladen auf jeden Cloud-Speicher, den man gerne hätte. Also man ist da nicht angewiesen, unbedingt jetzt diesen Cloud-Speicher von Notewise zu nutzen. Kann man aber machen, wenn man hier eben, ja, sagen wir mal, auch miteinander arbeiten will, denn das ist Voraussetzung, also für diese Real-Time-Collaboration, da müsst ihr dann eben auch hier so einen Cloud-Dienst dann mit benutzen, weil ganz klar muss ja synchronisiert werden über die Cloud. Und damit kann man dann auch über mit verschiedenen Geräten synchronisieren, auch zwischen iOS und Android hin und her. Das ist meiner Meinung nach auch eine sehr interessante Geschichte. Also alles, was man will, kann man damit machen. Und wie gesagt, 16,99 für den NoteWise Unlimited finde ich extrem fair. Und wer eben das Ganze dann braucht mit dem Zusammenarbeiten und so weiter und die Cloud-Funktion, der kann dann eben monatlich die Cloud-Angebote abonnieren. Ja, NoteWise, Notizen und PDF-Editor kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und es waren auch hier wieder ein paar interessante Themen für euch dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Bitte Hashtag TheNetcast nicht vergessen. Oder in, auf YouTube, in der YouTube-Community, beziehungsweise in dem Artikel, dann den Kommentar hinterlassen. Auch das immer super. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.